15. Dezember, 15. Türchen. Wer beginnt zu lieben, der verändert sein Schicksal und das Schicksal dieser Welt. Übung. Zünde heute für alles und jeden, den du liebst, eine Kerze an. Auch für Verstorbene, Plätze, Tiere, Pflanzen, Sterne und so weiter. Freue dich darüber, dass du so viel Liebe empfinden kannst. Du kannst dies zu Hause tun oder eine Kirche aufsuchen, in der man Lichter entzünden kann. Sende bei jedem Licht, das du entzündest, einen Segen. Zum Beispiel: Mögest du immer glücklich sein. Möge es dir gut ergehen. Mögest du jetzt tiefe Heilung erfahren. Mögen die Engel dich beschützen. Danke für deine Liebe und Fürsorge. Danke für dein wunderbares Licht. Und stelle dir dabei so intensiv wie möglich mit allen Sinnen vor, wie dieser Segen jetzt, in dem Augenblick, in dem du ihn sprichst, geschieht. Halte inne und genieße das Licht der Liebe, das aus dir für andere strahlt. Sei für dich und dann wieder für andere da, so wie einatmen und ausatmen, Ebbe und Flut. Auf diese Weise kannst du dein Leben und das Leben in der Gemeinschaft genießen.